habe eine Fernbeamtung für die ARD und aktuell schreibe ich immer für Telepolis. Also nach diesem Tag, 9 Stunden etwa, bei diesem Zeugen interessiert mich schon Ihre Einschätzung, also einerseits auf der faktischen Ebene, hat sie das irgendwo weitergebracht, wo gibt es Punkte, wo Sie gerne nachhaken würden und dann natürlich auf der Ebene der Glaubwürdigkeit. Also ich habe mich ja bei Ihnen vorhin schon eigentlich zu beiden Fragen geäußert und zu dem Inhaltlichen, denke ich, sollten die Obleute sich euch dazu äußern. Aus unserer Sicht der Zeuge in vielen Passagen glaubhaft gewesen und zum Teil glaubhafter als manche andere Zeugen, die wir hier gehört haben. Und es stimmt auch nicht, was uns der Verfassungsschutzchef Legesin, der ehemalige Verfassungsschutzchef Legesin, in der letzten Sitzung gesagt hat, dass es nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen wäre und dass es ein bisschen Wolle gewaschener Rechtsextremist gewesen ist, von Anfang bis Ende. Also das hat sich relativiert auf alle Fälle. Und ist auch so, dass wir in vielen Punkten auch weitergekommen sind oder Thesen, die wir entwickelt haben, sich bestätigt haben. Also es gibt offensichtlich in Brandenburg, das ist herausgearbeitet worden, ein Personenkreis, der auch nahe am NSU-Trio war. Den muss man weiter verfolgen. Da gibt es Namen, die gefallen sind. Es hat sich auch gezeigt, dass die These, also der Verfassungsschutz, der Vertrauens, also der V-Mann-Führer, dass der sozusagen klar die Oberhand hatte gegenüber seinem V-Mann, dass das nicht so haltbar ist, dass sie ungefähr auf Augenhöhe agiert haben. Er hat auch immer gesprochen, wir und so, und hat sich da sozusagen als Mitarbeiter gefühlt des Verfassungsschutzes und nicht als V-Mann eher. Und es hat sich auch gezeigt, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, dass der Verfassungsschutz rechtswidrig an rechtswidrigen Produktionen von rechtspropagandistischem Material in der JVA Brandenburg beteiligt war. Und zwar entweder, dass er geduldet hat, die Produktion des Weißen Wolfes beispielsweise, oder in der Produktion des Fansigns United Skin direkt sich aktiv beteiligt hat an der Herstellung dieses Propagandamaterials. Und das finde ich schon ein riesengroßes Skandal. Also ich frage jetzt nicht nach, weil das erstmal Sie zu Wort kommen. Also wir sind für die CDU-Fraktion, kann ich sagen, dass wir zunächst mal also ganz positiv überrascht waren von der Art und Weise, wie der Zeuge heute Auskunft geben konnte in vielen Bereichen. Auch uns drängen sich jetzt keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit auf. Er hat sehr im Zusammenhang vortragen können, hat sich an verschiedene Details erinnern können, die auch stimmig ins Bild passten an vielen Stellen, auch übereinstimmen mit dem, was wir aus Akten wissen. Auf einen Punkt möchte ich hinweisen, der mir wichtig war, wir hatten bisher eine große Diskrepanz zwischen dem, was in der Akte stand und dem, was uns Zeugen gesagt hatten, zu den Umständen in den Justizvollzugsanstalten, zu den Freiheiten, die er dort hatte, zu der Frage, wie bekannt oder war es dem Verfassungsschutz bekannt, was er dort tat und wie konnte er eigentlich zum Beispiel an der Produktion von Fansigns mitwirken. Da haben uns teilweise Zeugen, die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten waren, Auskünfte gegeben, die mit der Aktenlage nicht in Einklang zu bringen waren. Und wir heute von einem Zeugen Auskünfte erhalten haben, die mit der Aktenlage im Einklang zu bringen waren, sodass sich für uns eher die Frage nach der Glaubwürdigkeit einiger Mitarbeiter von Justizvollzugsanstalten stellt. Und diese Widersprüche, denke ich, werden wir auch noch aufklären müssen in diesem Ausschuss. Überraschend war auch für uns natürlich die Position, die der Zeuge für sich selber da innerhalb des Verfassungsschutzes als V-Mann gesehen hat. Das wurde hier eben auch schon mal betont, dass er selber den Eindruck hatte, schon eine Art Mitarbeiter zu sein, sich auf Augenhöhe wahrgenommen hat mit seinem V-Mann-Führer. Und man hat es auch in seiner Sprache gemerkt, sich da also schon fast mit den Zielen des Verfassungsschutzes identifiziert hat. Das war für uns so auch wirklich neu. Was die Glaubhaftigkeit angeht, so wirkte der Zeuge zwar sehr, sehr stimmig in sich, aber wie gesagt, hat das teilweise doch anderen Aussagen sehr widersprochen. Und ich glaube, es ist vorschnell heute zu sagen, die eine oder die andere Seite ist glaubhafter, sondern das muss jetzt wirklich in intensiver Arbeit ausgewertet werden, miteinander besprochen werden und auch nochmal mit Akten abgeglichen werden, was sich dann als Gesamtbild für uns ergibt. Dass das so nicht nochmal passieren kann, das ist uns auch klar. Es hat sich inzwischen ja was im Brandenburger Verfassungsschutz getan. Aber rückblickend muss man sagen, es ist ein starkes Stück und würde ich auch Herrn Dr. Schöneburg recht geben, war es damals ein heftiger Skandal. Also ich muss sagen, ich hatte heute keine besonders hohen Erwartungen an diese Vernehmung und bin da sehr erstaunt gewesen, dass er sehr auskunftsfreudig war, dass er auch sehr viel berichtet hat. Ich finde, es sind eine Unmenge Details nochmal rausgekommen, die eine Erweiterung unseres Wissensstands gebracht haben oder die auch neue Fakten zutage gefördert haben oder eine Bestätigung von bis daher bestehenden Vermutungen. Er hatte sehr, sehr viele konkrete Erinnerungen an viele Dinge, auch wenn man den Bezug zu anderen Personen aus der rechtsextremistischen Szene abgefragt hat. Also das hat mich schon beeindruckt und ich denke, wir haben da viele Informationen gewonnen, die über das hinausgehen, was bisher bekannt war. Was für mich auffällig ist, ist einerseits diese Diskrepanz, dass er denkt, er hatte seinen Kontakt zum Verfassungsschutz schon im Jahre 1991 irgendwie aufgenommen und immer wieder gesagt hat, ich erinnere das so genau, weil die Frage, werde ich nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt, also dass die Kontaktaufnahme ja erst 94 dann war, er aber immer gesagt hat, eigentlich für mich fühlte es sich schon nach viel früher an. Da haben wir ja mehrfach nachgefragt, aber das hat mich beeindruckt und dann seine Geschichte, dass er sagt, er wollte 1994, als er sich dem Verfassungsschutz angedient hat, einen klaren Cut machen und einen klaren Ausstieg aus der Szene. Das ist mir ein bisschen zu geradlinig. Auf der anderen Seite hat er uns ja auch erläutert, dass es ihm erstmal bewusst geworden ist, dass er hier zu 8 Jahren wegen Mordversuch irgendwie verurteilt worden ist und was das bedeutet. Also ich glaube das jetzt mal nicht so unbesehen, aber wenn man ihm wenigstens zum Teil unterstellt, dass er da raus wollte und einen Ausstieg schaffen wollte, dann muss man sagen, es ist eine hochgradige Tragik, dass er durch eine quasi hauptamtliche Tätigkeit für den Verfassungsschutz an dieser Intention ja wirklich total gehindert worden ist. Also er hat sich ja jahrelang praktisch nur in der Szene bewegt. Ich denke, bis hin zu seinen Freundinnen, die er dann hatte, zu seinen Lebenspartnerinnen, die auch immer wieder aus der rechten Szene kamen. Also der Wunsch nach Cut ist ja praktisch ad absurdum geführt worden, sondern er ist eigentlich tief in der Szene dadurch ja auch drin geblieben. Wobei sicherlich der das nehme ich ihm auch ehrlich ab, dass er jetzt so meint, dass er diesen Cut damals vollziehen wollte, aber das ist natürlich eine Projektion von heute auf damals zum Teil. Also die Gemengelage war offensichtlich, der Motivation war eine vielfältige gewesen. Also er wollte natürlich Hafterleichterung haben, er wollte sich lösen von der Szene. Aber was man in dem Zusammenhang natürlich sagen muss, ist doch die Unverantwortlichkeit des Verfassungsschutzes. Ja, das Leben von Schepanski ist enteignet worden und der hat ja auch am Ende jetzt gesagt, wie enttäuscht er war, dass er wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden ist, als er enttarnt wurde und er sozusagen in seinem ganzen Bestreben, er stand mit nichts da. Also er führt jetzt ein fremdbestimmtes Leben im Zeugenschutzprogramm und das ist schon eine Tragik. Und wir haben ja auch nachgefragt, ob ihm sozusagen Ausstiegsprogramme angeboten worden sind und es ihm nicht angeboten worden. Das finde ich sozusagen von der menschlichen Seite her auch unverantwortlich. Man hat ihn ausgenutzt bis zum Getno. Und dann sozusagen Schluss, der Mord hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt kann er gehen. Also er hat nochmal selber auch ganz klar bestätigt, dass eigentlich die Botschaft, dass er aussteigen wollte, bei seinem V-Mann-Führer hätte ankommen müssen und auch angekommen sein wird. Also das verstehe ich schon als eine Art Vorwurf. Klar, und ihn dann für den Ausstieg anzubieten, einen Szeneladen, ja, also das ist ja ein Abstrus, zu sagen, was der V-Mann-Führer uns jedenfalls gesagt hatte, was da aus den Akten hervorgeht, dass er sagt, also für das spätere Fortkommen gründen wir den Szeneladen mit rechtsradikalen Devotionalien. Also das ist ja abstrus. Obwohl, das war heute an. Ist Ihnen, also wieder an alle, eigentlich klarer geworden, was Schepanski in Chemnitz gemacht hat? Das ist sozusagen die interessante Frage. Zusammen mit dem NSU-Komplex, seine Rolle, seine Kontakte. Also wie tief er da drin war, haben Sie da mehr Klarheit gewonnen? Naja, er hat ja so ein bisschen laviert bei der Frage, was war Auftrag und was war sozusagen Eigeninitiative. Das fand ich jetzt schon nicht völlig klar. Was für mich wichtig war, ist, dass er diese Aussage von Antje Probst, dass es Verbindungen zwischen der Chemnitzer Szene und dem sächsischen Verfassungsschutz gab und dass die sozusagen in Ruhe dort sich entwickeln konnten, wegen dieser Verbindung, dass er das bestätigt hat, dass er gesagt hat, er war dort öfter da und das ist ihm so auch zu Ohren gekommen, ohne dass er jetzt einzelne Kontaktleute nennen konnte, aber das ist mir als wichtig in Erinnerung geblieben. Aber welchen Anteil, welche Aufträge er nun abgearbeitet hat, da, das war etwas unbefriedigend, weil ich nicht glaube, dass seine Reisen dorthin hauptsächlich selbstmotiviert waren. Nee, das waren sie nicht, sicherlich nicht. Aber was wichtig ist, das, was herausgekommen ist oder was er sozusagen bestätigt hat, dass es eine ganz enge Beziehung gab zwischen der Blatt- und Anna-Szene in Brandenburg und der in Chemnitz, dass es eine enge Verflechtung gab, eine stärkere Verflechtung, als man vielleicht bisher angenommen hat. Und dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass bestimmte Informationen er auch indirekt bekommen hat, also über das Trio, die 5 Deckblattmeldungen sind ja bekannt, aber dass die Deckblattmeldungen nicht unbedingt jetzt alle von Jan Werner und Antje Probst kommen können, sondern dass da durchaus andere Namen noch eine Rolle spielen, die als Zwischeninformanten, also die dann auch nahe dran waren an dem Trio, dass die sozusagen hier ins Blickfeld geraten. Und das scheint mir eine neue Erkenntnis zu sein oder ein Weg zu sein, den man weiter nachforschen sollte. Ist denn daran gedacht, die verantwortlichen Verfassungsschützer noch mal zu befragen danach? Also einerseits den Beschaffer, den Herrn Borchert, aber andererseits auch den Auswerter. Und wir wissen ja, die Auswertung bestimmt die Arbeit der Beschaffung. Das heißt, die Frage, welchen Auftrag hat der V-Mann, muss man der Auswertung stellen. Ist daran gedacht, die noch mal zu hören? Müssen wir mal überlegen. Wir müssen ja erstmal die Vernehmung auswerten und dann unsere weitere Strategie festlegen. Und wir haben auch, unser Zeitfenster ist ja auch nicht mehr so groß. Also die Legislatur endet im nächsten Jahr und wir müssen einen Bericht fertigstellen und wir müssen jetzt gucken, welche Schwerpunkte wir noch setzen. Gut. Ich habe aber noch eins. Ja, ich wollte bloß zum Abschluss nochmal sagen, weil ich ja auch für den Ablauf der Sitzung zuständig bin. Das, was wir hier heute erlebt haben, war zumindest für mich etwas, was ich bisher nur aus dem Kino oder aus dem Fernsehen kannte. Ein Zeugen, der aus dem Zeugenschutzprogramm kommt mit all den Sicherheitsfragen und so weiter. Und ich bin froh, dass das so gut gelaufen ist. Es war eine sehr intensive Sitzung und auch die Kondition des Zeugen ist beachtlich gewesen. Ich glaube, wir haben ihn 7 Stunden befragt, oder? 10? Ja, in 10 hat es, ach so, Pause. Sind ja noch mehr. Ja. Das ist schon sehr beachtlich. Aber weil Sie gerade ansprechen, also wir hatten ja heute eine große Polizeipräsenz rund um den Landtag. Ging das damit zusammen und gab es vielleicht vorher irgendwelche Drohanrufe oder irgendwelche Unregelmäßigkeiten? Nein, gab es nicht. Aber das hat unser Innenministerium, denke ich, mit den Leuten, die also für den Zeugenschutz zuständig sind, so abgesprochen. Und ich glaube, das war auch gut so. Es gab aber keine Anzeichen dafür, dass es hier eine Gefährdungssituation gibt. Zum Glück. Danke. Danke auch.